Neuntes Kapitel. Ich erkläre hier feierlich vor aller Welt, dass die Obje-Dedikation für keinen Prinzen, Prälaten, Papst oder Potentaten, Herzog, Grafen, Marquis, Vicomte oder Baron aus diesem oder irgendeinem anderen Reiche der Christenheit gemacht ist. Ebenso wenig wird damit hausiert oder habe ich sie irgendeinem Patron oder Patronchen weder öffentlich noch unter der Hand, weder geradezu noch durch Mittelspersonen angeboten, sondern es ist auf Treu und Glauben eine wahre Jungfern-Dedikation, die noch von keinem Manne weiß, bei allem, was lebt und webt. Dass ich hierüber so umständlich bin, geschieht bloß, damit ich durch die Art und Weise, wie ich solche am besten zu versilbern gedenke, alles Ärgernis, das man daran nehmen kann oder die Einwürfe, die man dagegen machen könnte, ablehnen möge. Meine Absicht ist, sie durch öffentlichen Aufruf loszuschlagen, welches ich hiermit tue. Jeder Autor hat seine eigene Weise, seine Ware an den Mann zu bringen. Ich meines das mag für den Tod nicht gerne in einem dunklen Laden stehen und um ein paar Dukaten mehr oder weniger drücken und feilschen. Deswegen nahm ich mir gleich anfangs vor, ich wollte mit dem großen Hensen in dieser Sache ganz rund und frei zu Werke gehen und versuchen, ob ich dabei nicht besser wegkommen würde. Findet sich also irgendein Herzog, Marquis, Graf, Vicomte oder Baron in diesem seiner Majestät Reichen und Ländern, der einer knappen und niedlichen Dedikation benötigt ist und dem die Obie passt, denn im Vorbeigehen gesagt, wenn sie nicht wenigstens einigermaßen passt, so überlasse ich sie nicht, so steht sie für 50 Pistolen gerne zu Diensten. Und das ist auf mein Gewissen 20 ganze Pistolen weniger, als wofür es irgendein Mann von Genie tun dürfte. Betrachten Sie nur noch einmal recht genau, Mylord. Es ist gar kein so von der Hand weggepinseltes Stück, als es einige Dedikationen gibt. Die Zeichnung, wie Sie sehen, Mylord, ist gut. Das Kolorit durchsichtig, der Pinsel nicht uneben oder in der Künstlersprache zu reden und mein Stück nach einem in 20 geteilten Maßstabe der Maler auszumessen. Ich glaube, Mylord, der Umriss wird sich verhalten wie 12, die Komposition wie 9, das Kolorit wie 6, der Ausdruck 13,5 und die Zeichnung, wenn es mir erlaubt sein mag, Mylord, mich auf meine eigene Zeichnung zu verstehen, die höchstmögliche Vollkommenheit als 20 angenommen, so denke ich, kann sie wohl nicht niedriger als 19 ausfallen. Über dem allen, es hat Haltung und die tieferen Schattierungen in dem Steckenpferde, welches eine Nebenfigur in einer Art von Hintergrund zum Ganzen ist, geben dem Hauptlichte in ihrer eigenen Figur eine ausnehmende Stärke und heben solche ungemein hervor. Und noch dazu ist in dem Tout-Ensemble viel Originalhaftes. Haben Sie die Gnade, Mylord, zu befehlen, dass die Summe an meinen Verleger für Rechnung des Autors ausbezahlt werde und in der nächsten Edition soll dafür gesorgt werden, dass dieses Kapitel weggelassen und Euer Lordschaft Titel, Rang, Wappen und gute Taten dem vorhergehenden Kapitel vorausgesetzt werden, welches völlig von den Worten an De gustibus non est disputandum und was sonst noch in dem Buche von Steckenpferden vorkommt, weiter aber nichts, Euer Lordschaft, ein für alle Male dediziert bleiben soll. Das Übrige dediziere ich dem Monde, welcher im Vorbeigehen gesagt unter allen Patronen, die mir beifallen wollen, die meiste Macht hat, mein Buch aus dem Laden zu peitschen und zu machen, dass die Welt sich närrisch danach laufe. Erhabener Fürst der Sterne, wenn dir nicht Kandidens und Kunigundens Angelegenheit alle Zeit wegnehmen, so nimm auch meine Tristram Shandys in deinen Schutz.